Im Januar 1909 war Petrosino 48 Jahre alt. Seit 26 Jahren war er bei der Polizei. Die Tage, in denen er am Schreibtisch übernachtet und sich 16 Stunden täglich auf der Straße herumgetrieben hatte, waren vorbei. Seine Frau und er hatten ein kleines Mädchen und ein laut sämtlicher Quellen friedliches, liebevolles Zuhause. Es wäre nur vernünftig gewesen zu fragen, ob es nicht an der Zeit war, die Leitung des Kampfes gegen den Bund einem Jüngeren zu überlassen. Dennoch war Petrosino einverstanden, nach Italien zu gehen. Falls er Erfolg hätte, falls er der Black Hand wirklich die Wurzeln kappen und ihren Anführern einen Schlag verpassen konnte, wäre das der Gipfel seines Lebenswerks. Wie hätte er dieses Angebot ausschlagen können? Während Petrosino Anfang 1909 seine Reise plante, suchten seine Squad-Kollegen ihn auf, um ihm Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Zumeist handelte es sich um Mahnungen, in Italien auf sich aufzupassen. »Joe, auch wenn dir im Norden nichts passiert«, warnte Lieutenant Vacress, »sei im Süden so vorsichtig wie nie zuvor in deinem Leben. Du weißt, wer da sitzt.« Petrosino war genervt. »Ich bin kein Idiot, Tony«, gab er zurück, »und ich bin für alles gewappnet.« Der amerikanische Botschafter hatte einen ähnlichen Rat. »Um die 1000 Verbrecher wissen dort, wer sie sind«, sagte er. »Die hassen sie und würden sie nur zu gerne abstechen.« Petrosinos Antwort ist nicht bekannt. Kurz vor seiner Abreise ging er in die St. Patrick's Cathedral, wo er getraut und seine Tochter getauft worden war, um einen Priester zu sprechen. »Fahr nicht nach Italien«, flehte der Geistliche, »denn ich fürchte, du kommst nicht lebend wieder.« Diesmal wurde Petrosinos Antwort aufgeschrieben. »Wahrscheinlich nicht«, antwortete der Detective, »aber es ist meine Pflicht und ich fahre.« Als Clubber Williams, sein früherer Mentor, Petrosino zwei Tage vor der Abfahrt über den Weg lief, kam der ihm weniger pessimistisch vor. »Ich sagte, er solle auf sich Acht geben, weil er ständig in Gefahr sein würde, aber er hat nur gelacht und meinte, er habe keine Angst.« Während seiner Vorbereitungen nahm Petrosino sich die Zeit, seinen Anwalt aufzusuchen, um Adelina eine Vollmacht auszustellen, die sie im Falle seines Ablebens zum Bezug seines verbleibenden Lohns berechtigte. Der wohl verblüffendste Bericht über seine damalige seelische Verfassung stammt allerdings von seiner Nichte. Eines Nachmittags ging die mit dem Baby der Petrosinos spazieren, um ihrer Tante etwas Ruhe zu gönnen. Sie schob den Kinderwagen über die belebten Bürgersteige Little Italys und genoss mit der kleinen Adelina die frische Luft. Auf einmal sah sie Petrosino auf sich zukommen, in schwarzem Mantel und Melone. »Onkel Joe«, rief sie, »schau, ich hab das Baby.« Mit steinerner Miene ging Petrosino an ihr vorüber. Die junge Frau war verwirrt. Sie beendete den Spaziergang, kehrte zurück zur Lafayette Street und trug das Baby hinauf zur Wohnung des Ehepaars. Dort wartete Petrosino, die Zornesröte im Gesicht. »Wehe dir«, zürnte er, »wenn du mich noch einmal auf der Straße ansprichst, wenn die Kleine bei dir ist.« Die junge Frau wusste nicht, wie ihr geschah. Erst später begriff sie, dass Petrosino fürchtete, wenn seine Feinde wüssten, dass die Kleine sein Kind war, würden sie ihr etwas antun. Von da an grüßte sie ihn niemals wieder auf der Straße, sondern ging an ihm vorbei wie an einem Fremden.